nächsten Morgen verließen Old Firehand, Patterson und dessen Tochter, der Humpley Bill, Tante Droll und die 20 Rafters Butlers Farm. Ihr Weg zum Silbersee führte sie über die kleine Eisenbahnstation Sheridan. Dort begegnete ihnen der wohl berühmteste Indianer des Westens, Winnetou, der Häuptling der Apachen. Er berichtete von einem Überfall, den Tramps unter Anführung des Roten Colonels auf einen Geldtransport der Bahn vorhatten. Aber Old Firehand und Winnetou sollte es gelingen, diesen Plan zu vereiteln. Sie lockten die Banditen mit einem vorgetäuschten Geldtransport in den Eisenbahntunnel am Eagle Tail, dessen Aus- und Eingang sie dann durch qualmende Feuer blockierten. Den ausgeräucherten Tramps blieb nichts anderes übrig, als einzeln herauszukommen und sich gefangen nehmen zu lassen. Nur der Colonel und einige seiner Vertrauten hatten sich wieder einmal rechtzeitig davon gemacht. Die gefangenen Banditen brachte man aufs naheliegende Fort Wallace und nahm dann die Verfolgung des Colonels und seiner Begleiter auf. Die Fährte verlief in westlicher Richtung und führte schließlich in die Rocky Mountains. Als sie sich später verlor, sagte Old Firehand: Auf die Spur dieses Schurken werden wir früh genug wieder stoßen, der das gleiche Ziel hat wie wir, den Silbersee. Den Silbersee? Allerdings. Einer der gefangenen Tramps hat es mir verraten. Der Colonel besitzt einen Lageplan des Schatzes, der im Silbersee liegen soll. Und die Bergung dieses Schatzes war sein nächstes Vorhaben. Ah, da kommt Winnetou von seinem Erkundungsritt zurück. Hat mein roter Bruder etwas Verdächtiges in der Nähe bemerkt? Im Tal vor uns lagern einige hundert Utahs. Sie haben das Kriegsbeil ausgegraben. Gerade lassen sie zwei gefangene Bleichgesichter um ihr Leben kämpfen. Kennt Winnetou diese Weißen? Ja. Es sind der Hobble Frank und Winnetous Blutsbruder Old Shatterhand. Old Shatterhand? Dieser berühmteste aller Westmänner hat sich gefangen nehmen lassen? Dann muss die Übermacht der Indianer in der Tat hundertfach sein. Kommt, Leute! Wir müssen auf dem schnellsten Wege in ihre Nähe. Winnetou führte die Männer an eine gut getarnte Aussichtsstelle. Dort zeigte er ihnen das Lager der Utahs sowie ihre beiden Gefangenen. Er sagte: Der kleine Hobble Frank hat den Kampf um sein Leben schon hinter sich. Winnetou war vorhin Zeuge, wie er den Wettlauf gegen den langbeinigsten Schnellläufer der Utahs durch eine List gewann. Doch seht, jetzt ist Old Shatterhand an der Reihe. Sein Kampfgegner ist der Häuptling selbst, der große Wolf. Tante Droll wurde ganz aufgeregt und sagte zum Humpley Bill: Himmel, Herrgott, diesen Wolf möchte man nicht einmal im Traum als Gegner haben, was bitte? Ja, Tante, auch ich fürchte, gegen den wird sogar Old Shatterhand einen schweren Stand haben. Da! Jetzt werden beide mit Messern ausgerüstet. Aber merkwürdig, keiner beginnt den Kampf. Freilich, jeder will den Angriff seinem Gegner überlassen. Was sehe ich? Shatterhand setzt sich ganz gemütlich auf den Boden? Um den großen Wolf zu reizen, natürlich. Tatsächlich, denn nun stürzt sich der Häuptling mit erhobenem Messer auf ihn. Aber dieser Shatterhand, seitlich schnellt er hoch. Der Hieb geht fehl. Die Hand von großer Wolf ist in Shatterhands Messer gefahren. Er versetzt ihn mit seiner Faust einen Schlag in den Magen. Der Indianer fällt wie ein Sack zu Boden. Hurra! Old Shatterhand hat gewonnen. Jetzt richtete Old Firehand an Winnetou die besorgte Frage: Werden die Indianer die beiden nun freilassen? Das steht durchaus nicht fest. Der Häuptling ist falsch und verschlagen. Und vor allem hat man nicht mit dem Sieg der Gefangenen gerechnet. Aber da! Seht, sie fliehen! Sie reiten in Richtung zum Night Canyon. Meine weißen Brüder mögen mir folgen. Winnetou kennt eine Abkürzung dorthin. So werden wir Old Shatterhand und den Hobble Frank gerade treffen. Der Night Canyon war eine tiefe, steil abstürzende Bergschlucht, an deren Grund ewiges Dunkel herrschte. Nur über einen gefährlichen Abstieg gelangten die Männer dorthin. Kurz nach ihnen trafen Old Shatterhand und der Hobble Frank ein. Als ihre Pferde sich näherten, rief Winnetou: Meine weißen Brüder mögen anhalten! Old Shatterhand befolgte diese Aufforderung auf der Stelle. Denn diese Stimme kannte er besser als jede andere. Hoch erfreut rief er: Winnetou, mein Bruder! Ja, Old Shatterhand, hier steht Winnetou. Er begrüßt auch den tapferen Hobble Frank. Und nun, wenn Old Shatterhands Augen sich an die Dunkelheit im Canyon gewöhnt haben, wird er auch die Begleiter Winnetous erkennen. Tatsächlich. Da ist ja Old Firehand. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Auch meine Freude, euch zu treffen, ist groß, Old Shatterhand. Noch größer aber ist meine Bewunderung für euch. Wie ihr den Häuptling der Utes besiegtet, war ein Meisterstück. Na, und die anschließende Flucht? War das nichts? Heavens, die Tante Droll. Seid gegrüßt. Übrigens ist die Flucht noch nicht zu Ende. In allernächster Zeit dürften hier Verfolger auftauchen. Wenn es nicht zu viele sind, eine gute Gelegenheit, sie gefangen zu nehmen, Old Shatterhand. Das stimmt. Wer seid ihr, Alter? Man nennt mich den Missouri Blender. Old Firehand hat 20 meiner Refters Kollegen und mich zum Silbersee mitgenommen, um dort eine Bonanza zu erschließen. Außerdem sind wir hinter dem größten Schurken des Kontinents her, der das gleiche Ziel hat. Allerdings mit dem Unterschied, dass er sich den Schatz im Silbersee holen will. Es ist der rothaarige Tramp-Anführer Brinkley. Seine Leute nennen ihn den Colonel. Colonel Brinkley? Interessant. Seinetwegen haben die Utahs nämlich das Kriegsbeil ausgegraben. Dieser Teufel hatte sie mit einem Haufen Banditen mörderisch überfallen und ausgeraubt. Es gab auf Seiten der Indianer viele Tote. Später schickten die Utahs eine Abordnung ins Fort Union, die Schadenersatz und Wiedergutmachung forderte. Immerhin war der Überfall von Weißen ausgeführt worden. Aber die Utahs wurden unter Spott abgewiesen. Und das veranlasste sie dann schließlich, diesen Krieg zu führen. Und nun droht ihre Rache nicht nur den Tramps, sondern jedem Weißen überhaupt, der in ihre Hände fällt. Oh, diesen Tramps muss das Handwerk gelegt werden. Was übrigens diesen Schatz im Silbersee anbetrifft, so kann ich euch versichern, Old Firehand, gegen ihn wird eure Silbermine wahrscheinlich geradezu ärmlich wirken. Oho, ihr wisst also etwas über den Schatz? Manchmal bezweifelte ich schon, ob es ihn wirklich gibt. Nein, nein, es hat schon seine Richtigkeit damit. Doch davon später. Meine Brüder, Winnetou hört die Utahs kommen. Wie viele Verfolger mögen es sein? Nicht viele. Wir werden sie in die Zange nehmen. Old Firehand möge mir folgen. Wir werden uns ein Stück zurückschleichen. Aber eröffnet nicht zu früh das Feuer auf sie. Ich will versuchen, unnötiges Blutvergießen zu vermeiden. Deshalb werde ich sie zuerst mit meinem Zaubergewehr bedrohen. Sie kennen es und haben einen Höllenrespekt davor. Wie? Zaubergewehr? Der fragende Blender wurde von Tante Droll belehrt. Old Shatterhands berühmter Henry-Stutzen. Mit dem kann er viele Schüsse hintereinander abgeben, ohne, wie unser eins, jedes Mal nachladen zu müssen. Der Erfinder, ein Mr. Henry, hat nur wenige hergestellt, da er glaubte, wenn seine Waffe allgemeine Verbreitung fände, würden Indianer und Büffel bald ausgerottet sein. Nun sind auch diese wenigen Stutzen verschwunden, bis auf einen, den von Mr. Old Shatterhand. Achtung! Sieh mal, wer da kommt! Großer Wolf höchstpersönlich! Gleich wird Old Shatterhand ihn aus seinen Träumen reißen. Da! Die Waffen nieder! Sonst spricht mein Zaubergewehr! Der Utah-Häuptling und seine 15 Krieger fuhren zusammen. Da hallte es schon wieder von allen Wänden. Nieder die Waffen! Oder Old Shatterhand macht ernst! Sie reagieren überhaupt nicht. Also bitte! Die ersten Utahs sanken von den Pferden, als es plötzlich auch in ihrem Rücken ertönte. Hier stehen Old Firehand und Winnetou, der Häuptling der Apachen. Ergebt euch, wenn ihr euer Leben retten wollt! Da rief der große Wolf schließlich voll verbissener Wut. Ja, ja, wir gehorchen, wir ergeben uns, aber lasst die Waffen schweigen! Die Utahs wurden gefangen genommen. Dann verließ man auf schnellstem Wege den unheimlichen schwarzen Night Canyon, der bald in den viel breiteren Grand Canyon überging. Dort machte man Halt und nach kurzer Beratung einigten sich die Westmänner darauf, mit dem großen Wolf die Friedenspfeife zu rauchen und ihn dann mit seinen Leuten zu entlassen. Der Häuptling nahm das Angebot wohl oder übel an und beim Rauchen von Old Shatterhands Kalumet beschwor er, sich in Zukunft jeder Feindseligkeit zu enthalten und stattdessen alle anwesenden Männer als Freunde zu betrachten. Danach durften die Utahs ihre Pferde besteigen. Ohne sich noch einmal umzuwenden, ritten sie davon. Der alte Blender blickte ihnen nach und sagte kopfschüttelnd, »Ich weiß nicht, ob es richtig war, den großen Wolf laufen zu lassen. Für mich ist und bleibt er ein Schuft. Hätte er die Kriegsfarben nicht so fingerdick auf dem Gesicht, so könnte man ihm die Falschheit davon ablesen. Eine Kugel vor dem Kopf wäre das Beste gewesen.« Winnetou hörte diese Worte und entgegnete, »Mein Bruder kann recht haben. Aber es ist besser, Gutes zu tun, anstatt Böses. Wir bleiben während der Nacht hier, und Winnetou wird jetzt den Utahs folgen, um sie zu belauschen.« Nach einer Stunde war der Apache zurück. Er konnte die letzten Zweifel an der Treue des großen Wolfs zerstreuen. Winnetou hat mit eigenen Augen beobachtet, wie der große Wolf und seine Leute in ihr Lager zurückgekehrt sind. Sie haben nichts Verdächtiges unternommen. Winnetou konnte nicht ahnen, dass der hinterlistige Häuptling sich nicht an den Schwur gebunden fühlte. Kaum war der große Wolf nämlich wieder bei den Seinen. Da erklärte er... Die Bleichgesichter sind dumme Präriehasen. Sie ließen den großen Wolf nicht beim eigenen Kalumet schwören, sondern bei dem von Old Shatterhand. So gilt der Schwur wohl für ihn, nicht aber für den großen Wolf. Wir werden ihr Lager nachts überfallen, bis dahin aber verhalten wir uns ruhig. Es ist möglich, dass einer von ihnen uns gefolgt ist und sie dürfen keinen Verdacht schöpfen. Sobald es dunkel geworden ist, brechen wir auf. Außerdem sollen zwei Burken zum Kriegslager der anderen Jutta-Stämme am Wald des Wassers reiten und den alten Häuptling bitten, viele Krieger zu senden. Noch vor der Morgenröte soll Old Shatterhand mit seinen Leuten am Machterpfahle stehen. In größter Vorsicht schlichen sich nachts die vereinigten Utah-Krieger an das Lager der Weißen heran. Die beiden Posten, die Old Shatterhand aufgestellt hatte, wurden hinterrücks lautlos niedergemacht. Dann erteilte der große Wolf den Befehl zum Angriff. Vorwärts! Augenblicklich überfluteten die 300 Indianer das Lager mit ohrenbetäubendem Kriegsgeheul. Entsetzt fuhren die Männer aus dem Schlaf, aber für die meisten war es zur Gegenwehr schon zu spät. Und ehe sie sich's versahen, lagen sie gebunden am Boden. Old Firehand, Old Shatterhand, Winnetou und einige wenige andere hatten noch rechtzeitig aufspringen können, um mit dem Rücken gegen die Felswand Deckung zu gewinnen. Nun verteidigten sie sich mit Messern und Revolvern gegen die übermächtigen Feinde, die sich ihrer Klingen nicht bedienen durften, weil die Weißen lebendig gefangen werden sollten. Allein, auch sie wurden von den Roten so eng umdrängt, dass es ihnen schließlich unmöglich wurde, die Arme zur Abwehr zu bewegen. Sie wurden niedergewürgt und wie ihre Gefährten gebunden. Nun rief der große Wolf. Die Hunde haben manchen von uns getötet. Dafür sollen sie doppelt büßen. Sie werden eines schauderhaften Todes sterben. Wo ist das Zaubergewehr, Old Shatterhands? Hat man es immer noch nicht gefunden? Nein, Häuptling, obwohl wir alles abgesucht haben. Ein böser Geist hat es verschleppt. Dem großen Wolf wurde es unheimlich. Hastig gebot er, bindet die Gefangenen an ihre Pferde und dann schnell fort von hier. Nach einem Marsch von mehreren Stunden hatte man das Hauptlager der Utahs erreicht. Es befand sich auf einer kleinen Waldlichtung. Der alte Häuptling betrachtete voll boshafter Freude die Gefangenen. Und als er Winnetou erblickte, den verhassten Apachen, beschloss er, ihn zu beleidigen. Höhnisch krächzte er, wer bist du? Wie heißt der räudige Hund, den du deinen Vater nennst? Sein Gegenüber antwortete ohne Erregung. Wer Winnetou nicht kennt, ist ein blinder Wurm. Vor dir steht der Häuptling der Apachen. Winnetou ist kein Häuptling, kein Krieger, sondern das Aas einer toten Ratte. Wir werden ihn ins Wasser werfen, damit ihn die Frösche und Krebse verzehren. Der alte Häuptling möge sich in Acht nehmen. Von einem Utah lässt sich Winnetou nicht beleidigen. In Acht nehmen? Vor einem gebundenen? Vor einem so stinkigen Schakal, von dem selbst der Aasgeier nichts wissen will, weil der Gestank, den er... Winnetou war dem Alten mit einem gewaltigen Satz gegen den Leib gesprungen und hatte ihn dadurch hinten übergeworfen. Dann sagte er ruhig, Winnetou hat ihn gewarnt. Der alte Häuptling hörte nicht und wird nun nie wieder einen Apachen beleidigen. Als die Utahs sahen, was geschehen war, schrien sie in rasendem Zorn. Der alte Häuptling ist tot. Beim Sturz wurde seine Hirnschale zertrümmert. Tötet Winnetou! Auf ihn! Aber der große Wolf gebot ihnen Einhalt und rief, Zurück! Lasst ihn! Der Apachenhund dachte, ihr würdet nun über ihn herfallen und ihn rasch töten. Aber er hat sich verrechnet. Er soll eines Todes sterben, den noch kein Mensch erlitten hat. Wir werden sogleich darüber beraten. Der große Wolf zog sich mit den anderen Häuptlingen zurück, während die Krieger der Utahs um die Marterpfähle herum schon den Todestanz begannen. Sie ahnten nicht, dass ihnen beim Überfall zwei Weiße entgangen waren, der Hobble Frank und Tante Droll. Die beiden hatten auf weit vorgeschobenem Posten Wache gehalten und den Überfall aus der Ferne beobachtet. Später waren sie den Indianern bis zum Lager gefolgt, wo sie sich auf dem Bauch an die Gefangenen heranpirschten, die glücklicherweise abseits am Waldrand lagen. Old Shatterhand fühlte plötzlich, wie ihm von hinten die Handfesseln durchschnitten wurden, während eine Stimme flüsterte: Old Shatterhand, erschreckt nicht, ich bin's, Troll. Und der Hobbelfeind ist drüben bei Old Firehand und Winnetou. Ich habe euch euren Henry-Stutzen mitgebracht. Komischerweise lag er in der Nähe unseres Lagerplatzes hier im Gebüsch. Freilich. Ich selbst habe ihn noch fortgeschleudert, dass ihn die Roten nicht finden. Achtung, ein Wächter kommt. Sofort streckte Droll die Beine aus und zog die Arme an, sodass ihn der Wächter für einen der Gefangenen hielt. Kaum war er wieder fort, befreite die Tante den nächsten Kameraden. Und dann machte das Messer die Runde. Innerhalb kürzester Zeit waren auf diese Weise alle Gefangenen ohne Fesseln. Nun befahl Old Shatterhand: Wir bringen uns zuerst in den Besitz der Häuptlinge. Dort in unserer Nähe sitzen sie am Lagerfeuer. Mit ihnen als Geiseln ist uns freier Abzug gewiss. Old Shatterhand. Was gibt's, Old Firehand? Das eine Lagerfeuer hier bescheint uns so stark, dass wir ein leichtes Ziel für die Kugel der Wächter abgeben. Das ist wahr. Ihr nehmt euch also die Häuptlinge vor, während ich mich um das Feuer kümmere. Da, ein Wächter will gerade neue Scheite auflegen. Der kommt wie gerufen. Mit ihm werde ich die Flammen auslöschen. Old Shatterhand hatte den Roten mit einem seiner berühmten Faustschläge unschädlich gemacht und ihn dann blitzschnell auf dem Feuer hin und her gewälzt, sodass es ausging. Währenddessen hatten sich die anderen Weißen der Häuptlinge bemächtigt und knieten jetzt mit gezückten Messern auf ihnen. Außerdem waren einigen Rafters Gewehre in die Hände gefallen, die sie sofort drohend auf die völlig verwirrten Utahs richteten. Am fürchterlichsten aber war für die abergläubischen Indianer der Anblick Old Shatterhands mit seinem Henry-Stutzen. Und der große Wolf, der nicht unter den gefangenen Häuptlingen war, rief entsetzt aus: Das Zaubergewehr! Es ist wieder da! Die Geister haben es Old Shatterhand durch die Luft gebracht! Der Jäger machte sich die Worte des zu Tode erschrockenen Häuptlings zu eigen und erwiderte drohend: Ja, großer Wolf, Sie haben es mir zurückgebracht. Aber wenn ihr vernünftig seid, werde ich das Zaubergewehr nicht sprechen lassen. Wir werden jetzt unsere Waffen wieder an uns nehmen, unsere Pferde besteigen und mit euren Häuptlingen unseren Weg zum Silbersee fortsetzen. Sobald wir überzeugt sind, dass uns von euch Utahs keine Gefahr mehr droht, lassen wir die Geiseln frei. Winnetou, da hinten vom Waldrand her geben einige Indianer den gefangenen Häuptlingen heimlich Rauchzeichen. Versteht mein Bruder diese Zeichensprache? Ja. Die Häuptlinge sollen getrost mit uns reiten. Wenn wir zum Silbersee wollen, führt unser Weg durchs Tal der Hirsche, wo noch viele andere Utah-Stämme lagern. Von denen und diesen Utahs hier, die uns verfolgen werden, sollen wir in die Zange genommen werden. Auf diese Weise wollen sie die Freigabe der Häuptlinge erzwingen und uns anschließend vernichten. Kein schlechter Plan. Wir sind also gezwungen, einen enormen Umweg zu machen. Nicht nötig. Winnetou kennt einen geheimen Felspfad, der ins Tal der Hirsche führt. Dort können wir uns so lange vor den Utahs verstecken, bis sie das Tal wieder verlassen haben. Und Winnetou glaubt nicht, dass sie lange dort lagern werden, denn sie befinden sich schließlich auf einem Kriegszug. Ausgezeichnet. Los, Leute, wir brechen auf! Den hinterlistigen Häuptling Großer Wolf aber warne ich, uns daran zu hindern. Ihn treffen als Ersten die Kugeln meines Zaubergewehrs. Vorwärts, Kameraden! Es tagt bereits! Unterwegs machte Winnetou plötzlich eine Entdeckung, die er den Freunden sofort mitteilte. Vor uns haben etwa 20 Männer diesen Weg beschritten. Ihre Spuren weisen ins Tal der Hirsche. Die Art der Spuren lässt erkennen, dass es sich um Weiße handelt. Kaum hatte Old Firehand das gehört, rief er. Das ist kein anderer als der Colonel mit seinen Leuten. Die Ahnungslosen reiten den Utes direkt in die Arme. Das wird ihr Verderben sein. Wenige Stunden später fand man die Vermutung des Jägers bestätigt. Denn nachdem die Männer Winnetous Schlupfwinkel im Tal der Hirsche bezogen hatten, stießen sie beim Belauschen der dortigen Utahs auf Marterpfähle, an denen 20 leblose, grässlich zugerichtete Körper hingen. Es waren die Leichen der Tramps. Am entsetzlichsten war der Anblick des Colonels. Nackt und verkehrt herum aufgehängt war der Bandit von den Rothäuten so verstümmelt worden, dass man ihn kaum wiedererkannte. Nach einer Pause sagte Old Firehand leise zu Old Shatterhand: Die Rache der Roten ist in der Tat grausam. Aber wenn ein Mensch diese Strafe verdient hat, dann ist es dieser Brinkley. Sein Leben war eine einzige Kette von Verbrechen. Tja, nun haben die Indianer Droll die Aufgabe abgenommen, ihn hinter Schloss und Riegel zu bringen. Was sagt ihr da, Old Firehand? Unser lustiger Vogel Droll sollte... Allerdings, die Tante Droll ist einer der gefürchteten Geheimpolizisten, die in manchen Bezirken des Wilden Westens eingesetzt sind. Sein verrücktes Äußeres ist nur Tarnung. Doch still. Seht ihr, wer da ins Lager der Utes geritten kommt? Ja, der große Wolf mit seinen Utah-Kriegern. Heavens, wir müssen augenblicklich ins Versteck zurück. Da! Was war das? Todesschreie aus der anderen Richtung des Tals. Ein Überfall fremder Indianerstimme auf das Lager. Kennt Winnetou diese Roten? Es sind Navajos. Sie wurden durch Offiziere vom Fort Union dazu aufgehetzt, das Kriegsbeil gegen die Utahs auszugraben. Denn nachdem die Weißen auf dem Fort die Forderungen der Utahs zurückgewiesen und die Utahs darauf den Krieg beschlossen hatten, waren die feigen Kerle ängstlich geworden. Sie schickten Boten zu den Navajos und jetzt sehen wir das Ergebnis. Die roten Männer zerfleischen sich gegenseitig. Winnetous Herz ist betrübt. Eine Zeit lang währte der Kampf der Indianer. Dann stellte der Apache fest, die Navajos sind zahlenmäßig unterlegen. Schon werden aus Angreifern angegriffen. Sie ziehen sich zurück. Nun setzen ihnen die Utahs nach. Heavens, Kameraden. Das ist die Gelegenheit, uns jener drei Häuptlinge dort zu bemächtigen. Sie haben nicht wie die anderen Utahs das Lager verlassen. Wenn wir die Zahl unserer Geiseln noch vergrößern können, gelingt es uns vielleicht später, die Utahs zur Beendigung dieses unseligen Krieges zu bewegen. Also, auf sie, Kameraden. Die Dunkelheit wird uns schützen. So, und jetzt augenblicklich zurück mit ihnen ins Versteck. Was ist mit Winnetou? Will mein Bruder etwa hierbleiben? Ja, um die zurückkehrenden Utahs zu belauschen. Winnetou wird seinen Brüdern bald folgen. In der Tat. Es war keine Viertelstunde vergangen, da erschien auch Winnetou in jenem verborgenen Felsengang. Er berichtete den Freunden, die Utahs haben die Navajos besiegt. In der Annahme, dass die drei verschwundenen Häuptlinge Gefangene der Navajos sind, wollen sie ihnen morgen früh hinauf zum Silbersee folgen. Dort, glauben sie, werden auch wir ihnen in die Hände fallen. Verdammter Mist! Ausgerechnet am Silbersee müssen uns diese Brüder noch in die Quere kommen. Tante Droll war sichtlich erbost über die Utahs. Und argwöhnisch fuhr er fort. Vielleicht haben sie in der Kleidung des Colonels sogar den Lageplan des Schatzes entdeckt. Und es fällt ihnen ein, die Zeichnung zu entziffern und uns da oben Konkurrenz zu machen. Oh, ich könnte mir den Schnurrbart einzelhaarig ausreißen. Aber Droll, ihr habt doch gar keinen. Ach so, das vergaß ich. Würde übrigens auch gar nicht zu mir passen. Stellt euch vor, eine Tante mit Bart. Ihr braucht gar nicht so zu lachen. Werdet's ja erleben, ob wir vom Schatz auch nur einen angeschimmelten Nickelpfennig sehen werden. Troll, beruhigt euch. Erstens wollten wir doch vor allem wegen Old Firehands Silberader hinauf. Und zweitens sind meine Kenntnisse über den Schatz wahrscheinlich ausreichend, sodass wir ihn mit etwas Glück schon finden werden. Vor den Utahs werden wir uns allerdings in Acht nehmen müssen. Aus dem erwähnten Grund benutzten die Männer am nächsten Morgen einen Schleichweg, den Winnetou ihnen zeigte. Es ging quer durch die wilde, schöne Bergwelt der gewaltigen Rocky Mountains. Nach 2 Tagen anstrengenden Marsches hatten sie ihr Ziel erreicht. Das Tal des Silbersees lag vor ihnen. Turmhohe Felsbastionen schlossen es ein. Hinter diesen Bastionen stiegen neue und immer neue Bergriesen auf, der eine immer das Haupt über den anderen erhebend. In den zahlreichen Klüften wuchsen Bäume und Sträucher. Tiefer herab wurde der Wald immer dichter, der rundum bis nahe an den See herantrat. In seiner Mitte lag eine grüne, kreisrunde Insel mit einem seltsamen Ziegelbau. Er schien aus der Zeit zu stammen, in der die jetzigen Indianer die Urbewohner noch nicht verdrängt hatten. Staunend gaben die Männer sich diesem Anblick hin. Bis Old Firehand rief: Mr. Patterson, seht euch einmal diese Kostprobe an! Der Ingenieur folgte der Aufforderung und entnahm der Hand des Jägers ein weißes, bräunlich angelaufenes und drahtähnliches Gebilde. Sofort rief er aus: Himmel, das ist ja reines, gediegenes Silber. Und hier? Was haltet ihr von diesem Erzbrocken? Fantastisch. Mindestens 75%ig silberhaltiges Chlorsilber. Wo ist die dazugehörige Ader? Nicht weit von hier. Unterhalb des Silbersees. Mr. Firehand, da liegen ja dort Millionen. Und der Entdecker ist ein reicher Mann. Nur der Entdecker? Nein, Blender. Ihr alle sollt teilhaben. Ich bin der Entdecker. Mr. Patterson ist der Ingenieur und die anderen helfen ausbeuten. Die genauen Anteile werden wir noch bestimmen. Großer Jubel brach unter den Männern aus. Währenddessen machte sich Patterson schon Gedanken über die Ausbeutung der Mine und sagte: Das zur Bearbeitung des Gesteins unentbehrliche Wasser könnte man aus dem Silbersee ableiten. Aber wem gehört das Land, auf dem die Ader liegt? Den Timberbatschen. Heavens, wen sehe ich da? Das sind ja der große und der kleine Bär. Sie kommen auf einem Kanu von der Insel herübergerudert. Oh, da wird sich Ellen freuen. Sie hat dem jungen Indianer nicht vergessen, dass er auf dem Schiff das Leben rettete und hat ihn fest ins Herz geschlossen. Wohnen die beiden dort auf der Insel? Ja, das ganze Tal des Silbersees ist ihr Besitz. Meine Brüder mögen Winnetou nun folgen, den großen Bär und den kleinen Bär zu begrüßen. Die Tonkawas hießen ihrerseits die Männer erfreut willkommen. Nachdem sie von Old Shatterhand über die zurückliegenden Vorfälle unterrichtet waren, erwiderte der große Bär: Der Tonkawa fürchtet nicht das Kommen von vielen 100 Kriegern. Wenn die Utahs das Tal betreten haben, kann er sie mit einem Schlage vernichten. Der große Bär spricht in Rätseln. Aber Old Shatterhand glaubt zu erraten, was er meint. Vor Zeiten hatte es in diesem Tal den Silbersee noch nicht gegeben, sondern nur Bäche. Aus Gründen der Verteidigung stauten die Ureinwohner das Wasser mithilfe jenes Dammes, der, wie man sieht, den Abschluss des Sees zum Talausgang bildet. Von dort her vordringende Feinde müssen durch plötzliches Öffnen des Dammes in der Wasserflut ertrinken. Ist es so? Woher weiß Old Shatterhand das? Er denkt nach über das, was seine Augen sehen. Ferner vermutet er, dass die Urbewohner für die Errichtung des Sees noch einen zweiten Grund hatten. Vor ihrer endgültigen Vertreibung konnten sie nämlich in diesem besten aller Verstecke ihren Schatz versenken. Schweig! Schweig! Sprechen wir nicht vom Schatz, sondern nur von dem Damm. Ja, der große Bär kann ihn öffnen, um die Utahs zu ersäufen. Soll er es tun? Nein, auf keinen Fall. Erstens haben wir ja Waffen, um sie zu bezwingen. Zweitens immer noch die Geiseln. Für sie brauchen wir allerdings schnellstens einen sicheren Aufbewahrungsort. Wir können sie auf die Insel bringen. Dieser Vorschlag fand die Zustimmung aller und wurde sofort ausgeführt. Inzwischen hatten sich am Ufer des Sees etwa 100 Krieger der Timbamatschen eingefunden, die auch gegen die Utahs auf dem Kriegspfade waren. Kaum waren die Ahnungslosen davon in Kenntnis gesetzt, dass bald mehr Feinde am Silbersee erscheinen würden, als ihnen lieb wäre, da keuchte ein Bote ihrer Bundesgenossen, der Navajos, heran und rief mit letzter Kraft: Unten im Tal vor dem Silbersee truppt eine Schlacht zwischen Navajos und Hunderten von Utahs. Die Navajos werden alle getötet, wenn sie nicht sofort Hilfe bekommen. Sind die erwarteten anderen Navajo-Stämme schon eingetroffen? Nein. Old Shatterhand fasste einen mutigen Entschluss. Wir werden euch helfen. Vorwärts, Kameraden! Durch wagemutigen Einsatz ihres Lebens gelang es den Männern, die Niederlage der Navajos abzuwenden. Kurz vor Ende des Kampfes trafen auch noch die Timbabatschen ein. Als ihr Häuptling Langes Ohr sich nun nach der Schlacht die Skalps der vielen gefallenen Utahs holen wollte, wies ihn Old Shatterhand zurecht. Weiß der Häuptling Langes Ohr überhaupt, welche und wie viele Utahs er selbst getroffen hat? Nein. Sie sind nämlich fast ausnahmslos von unseren Kugeln getötet worden. Das Lange Ohr hat kein Anrecht auf die Skalps. Missmutig fügte sich der Häuptling. Als er aber bei der anschließenden Beratung zwischen den Utah-Häuptlingen und den Führern der Weißen nicht auch hinzugezogen wurde, wuchs sein Groll gegen Old Shatterhand und dessen Gefährten. Jene Beratung war übrigens noch nicht zu Old Shatterhands Befriedigung ausgefallen. Er hatte den Versuch gemacht, die Utahs zum Frieden zu bewegen, wofür sie ihre gefangenen Häuptlinge wiedererhalten sollten. Aber der große Wolf hatte noch nicht verwunden, dass er Old Shatterhand im Zweikampf unterlegen gewesen war. Darum forderte er einstweilen eine Bedenkzeit, in der Hoffnung, er würde noch Mittel und Wege finden, sich die Geiseln mit Gewalt zu holen. Zugleich aber auch den ersehnten Skalp Old Shatterhands. Einige Stunden später war es Nacht geworden. Als Vorsichtsmaßnahme beschloss man, das gemeinsame Lager der Weißen, Navajos und Timbabatschen durch Wachtposten abzusichern. Der Häuptling Langes Ohr bot sich freiwillig mit einigen Kriegern dazu an, und es konnte ihm nicht abgeschlagen werden. Während er nun auf seinem Posten lag, nagte der Groll in ihm fort. Und er dachte, die Weißen haben Langes Ohr beleidigt und übergangen. Aber sie sollen sehen, dass der Häuptling der Timbabatschen eine wichtige Person ist. Wie nun, wenn die Utahs einen Überfall planen und es mir gelingt, das zu erlauschen? Ja, Langes Ohr wird sich an ihr Lager heranschleichen. Aber bei der Ausführung seines Plans wurde er von den Wächtern der Utahs entdeckt. Sie überwältigten ihn und schleppten den Häuptling vor den großen Wolf. Der empfing ihn mit den Worten: Du kämpfst auf der Seite dieser weißen Hunde. Siehst du nicht, wer deine wahren Brüder sind? Verbünde dich mit uns. Wir versprechen dir auch reichen Anteil an der Beute. Der Zorn des Timbabatschen auf die Weißen war noch keineswegs verflogen. Und als ihm nun auch noch ein so verlockendes Angebot gemacht wurde, ging er sofort darauf ein. Er sagte, Langes Ohr ist von nun an auf eurer Seite. Und wenn es wahr ist, dass er an der Beute beteiligt wird, zeigt er euch sogar den Weg zu Reichtümern, die ihr noch keine gesehen habt. Keine Sorge, auf das Wort des großen Wolfs ist schon immer Verlass gewesen. Sprich weiter. Langes Ohr hat vor einiger Zeit zufällig ein Gespräch zwischen den beiden Bären belauscht, den der Silbersee gehört. Ein Volk, das vor langer Zeit hier lebte, hat diesen See durch einen Damm entstehen lassen. Vorher wurde in der Mitte des Tales ein hoher Turm gebaut und mit Sand umschüttet. Das ist die Insel, auf der heute die beiden Tonkawas leben und wo jetzt auch eure Häuptlinge untergebracht sind. Im untersten Stockwerk des Turmes ließ jenes reiche Volk, bevor es vertrieben wurde, seine Schätze zurück. Gold, Silber und edle Steine in großer Menge. Man gelangt dorthin durch einen Gang am Grunde des Sees, dessen Öffnung verborgen in der Nähe jenes Dammes liegt. Führe uns sofort an diese Stelle! Die Hälfte meiner Krieger wird durch den Gang auf die Insel gelangen, den Schatz an sich nehmen und die Geiseln befreien. Dann wird sie zum Ufer rudern und den Weißen, die den Eingang zum Tal besetzt halten, in den Rücken fallen. Damit wäre der Weg für die dort wartenden anderen Utahs frei, um ins Tal einzudringen. Weiß Langes Ohr, wie stark die Bewachung der Gefangenen auf der Insel ist? Da sie gut gebunden sind, hat man ihnen nur jenen Ingenieur und seine Tochter als Bewachung mitgegeben. Die Insel sollte ihnen gleichzeitig Schutz während der Kämpfe bieten. Sie haben sich verrechnet. Ihre Skalps werden als erste an unseren Gürteln hängen. Inzwischen war Old Firehand das Verschwinden des Häuptlings aufgefallen. Er befragte die anderen Timbabatschen, die mit ihrem Häuptling Wache gehalten hatten, und erfuhr, dass Langes Ohr vorgehabt hatte, die Utahs zu belauschen. Sofort begab auch er sich in die Nähe des feindlichen Lagers. Er musste zu seinem Schrecken feststellen, dass es verlassen worden war. Auf schnellstem Wege kehrte er zu den Gefährten zurück und berichtete ihnen darüber. Abschließend meinte er, es müsste nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn zwischen dem Aufbruch der Utes und dem Verschwinden des Timbabatschen kein Zusammenhang bestünde. Langes Ohr schien mir nie so recht vertrauenswürdig. Jedenfalls ist er von den Utes gefangen worden und hat ihnen, freiwillig oder gezwungenermaßen, etwas mitgeteilt, das sie zum Aufbruch veranlasste. Wenn ich nur wüsste, was. Da kommt Winnetou. Die Utahs stehen vor dem Taleingang. Unterhalb des Dammes haben sie ein Loch geöffnet, worin viele von ihnen verschwinden. Ein Loch? Der große Bär sprang erschrocken auf. So kennen sie den unterirdischen Gang zur Insel. Und mein Geheimnis ist verraten. Das kann kein anderer als Langes Ohr getan haben. Wie hat er das nur erfahren? Wir müssen sofort zur Insel hinüber. Old Shatterhand und Old Firehand mögen mich begleiten. Winnetou bat er, sich zu einer Stelle des Dammes zu begeben, die er ihm genau beschrieb. Dann fuhr er fort. An dieser Stelle ist der Damm sehr hoch und fällt senkrecht zum See ab. Winnetou wird dort einen riesigen Felsblock finden. Den soll er ins Wasser stürzen, wenn ich ihm von der Insel aus ein Feuerzeichen gebe. Wenig später konnte Winnetou von seinem Platz aus beobachten, wie der große Bär auf der Insel einen Reisighaufen in Brand steckte. Mit der ganzen Kraft seines Körpers wälzte der Apache nun den beschriebenen Felsbrocken von seiner Stelle, bis er ins Wasser stürzte. Dann erfolgte ein Donnern, wie wenn unter Wasser ein Haus in sich zusammenbräche. Darauf hatte der große Bär gewartet. Er rief Old Shatterhand und Old Firehand zu. Es ist gelungen! Der Zugang ist versperrt! Das Wasser wird nicht ins Tal dringen. Jetzt sind die Utahs verloren. Er rannte hinter das Haus und machte sich dort wohl an etwas zu schaffen, denn gleich darauf erblickten die beiden Westmänner, dass sich ganz in der Nähe der Insel auf dem Wasser ein Strudel bildete. Schon war der große Bär wieder erschienen und erklärte ihnen, seht ihr, dort wird das Wasser hinuntergezogen und fließt in den Gang, den ich geöffnet habe. Himmel, so müssen die Utahs ja elend ertrinken. War das nicht zum Gehen? Nein. Es soll keiner entkommen, der mein Geheimnis entdeckte. Die Insel wird sich bis oben an mit Wasser füllen. Und nun kommt mit in den Turm! Zu dem Zeitpunkt, als der Tonkawa jenen verhängnisvollen Mechanismus betätigt hatte, war der geheimnisvolle Gang von vorne bis hinten angefüllt mit den Kriegern des großen Wolfs. Er selbst befand sich mit dem langen Ohr, der die einzige Fackel trug, schon im untersten Stockwerk des Turmes. Da hörten sie auf einmal den Schreckensschrei: Wasser! Das Wasser dringt in den Gang ein! Augenblicklich erkannten beide Häuptlinge, dass kaum einer der Krieger mit dem Leben davonkommen würde, denn das Wasser stieg in rasender Geschwindigkeit. Sie hasteten die Stufen zum nächsten Stockwerk empor. Das Wasser folgte ihnen unerbittlich. Voller Todesangst packte der große Wolf den Timbabatschen am Arm und schrie, gib mir die Fackel und lass mich voran! Halt! Lass mich! Sonst schleudert Langes Ohr das Licht ins Wasser. Du könntest nicht mehr sehen, wohin du steigen musst. Und das Wasser würde dich einholen. So behalte das Licht und steige voran, du Hund! Aber später wirst du es büßen! Das lange Ohr wusste, dass diese Drohung ernst gemeint war. Deshalb nahm er, sobald er das nächste Stockwerk erreicht hatte, all seine Kraft zusammen, drehte sich um und versetzte dem großen Wolf, dessen Kopf gerade in der Öffnung auftauchte, einen Fußtritt ins Gesicht. Er rief, du hast mich einen Hund genannt und willst dich an mir rächen. Du bist selbst ein Hund und sollst wie ein Hund sterben. Zurück mit dir ins Wasser. Da! Warte! Ich werde dich... Der große Wolf hatte im Zurücktaumeln den Fuß des Timbabatschen gepackt und wollte ihn herunterziehen. Doch die Verzweiflung gab dem langen Ohr Riesenkräfte. Mit furchtbarer Wucht stieß er dem Gegner die brennende Fackel in beide Augen. Der große Wolf stürzte zurück in die gurgelnde Flut. Jetzt war Langes Ohr der einzige Überlebende all derer, die den Tunnel betreten hatten. Hastig stieg er weiter und weiter. Als er schließlich im vorletzten Stockwerk angelangt war, da hörte er über sich die zornige Stimme des großen Bären. Halt, bleib unten, sonst erschieße ich dich. Du bist ein Verräter! Nein, nein, du irrst! Lass mich hinauf! Bedenke, dass ich stets dein Freund war! Nein, du bleibst unten! Das Wasser stand dem Timberbartschen jetzt schon bis zum Hals. Da hörte er endlich Old Firehand sagen: Lass ihn herauf. Es ist des Fürchterlichen genug geschehen. Er wird seine Schuld gestehen. Der Häuptling kroch die letzten Stufen hinauf. Als er oben angelangt und wieder zu Atem gekommen war, berichtete er den Männern mit gesenktem Blick von seiner Gefangennahme. Dabei versuchte er, seinen Verrat zu rechtfertigen, denn er sagte: Nur um mich zu retten, sprach ich von diesem Gang und auch von der Insel. Glaubt mir! Der große Bär nahm Old Firehand jetzt beiseite und flüsterte ihm zu: Ich habe gehört, mein Bruder benötigt zur Ausbeutung der Bonanza Wasser vom Silbersee. Ich gestatte ihm, so viel davon zu nehmen, wie er braucht. Denn ich bin euch zu Dank verpflichtet und wäre ohne eure Hilfe sicherlich ein Opfer der Utahs geworden. Doch nun zum Gelände, auf dem die Mine liegt. Es gehört den Timbabatschen. Passt auf, wie ich jetzt dafür sorge, dass ihr Häuptling es euch verkauft. Langes Ohr, das Bleichgesicht an meiner Seite will den Timbabatschen jenen Felsenkessel unterhalb des Silberseetales abkaufen. Ich befinde mich wohl nicht im Irrtum, wenn ich annehme, du hast nichts dagegen. Nein, nein, ich stimme dem Verkauf zu. Nur erlaube mir noch eine ganz andere Frage. Wie kommt es, dass ich auf dem Grunde der Insel nichts von dem Schatz gesehen habe? Das kann ich dir sagen. Wir haben ihn nämlich längst von dort fortgeschafft. Der Platz war nicht mehr sicher genug, seit immer häufiger fremde Jäger und feindliche Indianer hier auftauchten. Und für alle Zukunft warnt der große Bär jeden, der es versuchen sollte, die beiden Tonkawas ihres Schatzes zu berauben. Hau! Old Firehand und Old Shatterhand warfen sich einen bedeutungsvollen Blick zu. Nach einer Pause sagte Winnetou schließlich: Wir sollten zum Ufer zurückrudern und dabei nicht vergessen, die Geiseln mitzunehmen. Winnetou glaubt nicht, dass die restlichen Utahs jetzt noch weiter Krieg führen möchten. Man wird sie zur Einstellung ihrer Feindseligkeiten bewegen können. Und so geschah es. Zwischen Utahs, Navajos, Timbabatschen und den Weißen samt Winnetou und den beiden Tonkawas ging das Kalumet um und es wurde ein ewiger Friede beschworen. Um die Silbermine und ihre Ausbeutung brauchte man sich auch keine Gedanken mehr zu machen. Der große Bär hatte für alles gesorgt. Eins aber war und blieb sein Geheimnis. Das Geheimnis vom Schatz im Silbersee.